Die Nächte von Saint-Germain. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Leo Mallet. Erster Teil: Burma zwischen Mord und Müll. Die Metro spuckte mich bei Saint-Germain-des-Prés aus. Oben war es noch heißer als unter der Erde. Langsam rollten prächtige Limousinen über die Boulevards. Auf ihrem Blech spiegelte sich das Neonlicht des Café Mabillon und der Rümerie Martiniquaise. Zwischen diesen beiden knallvollen Bistros erschien mir die schmale Rue de la Chaudet wie eine kühle Oase der Ruhe. Ich nahm Kurs auf die Snackbar von Henri Le Duc. Nestor Burma, schön dich zu sehen. In der Bar war kaum eine Menschenseele, es war noch zu früh. Wie geht's, Monsieur Burma? An der Theke würfelte Louis, der Kellner, mit einem bärtigen Gast. Im Hintergrund dudelte ein unsichtbares Radio leise vor sich hin. Ein filmreifes Paar aß eine Kleinigkeit und erörterte Kleiderfragen. Louis, noch etwas Brot, bitte. Ein Herr löffelte mit verzückter Miene und affigem Benehmen ein Linsengericht. Sehr würdig, Typ Modejournal, eingebildet wie ein Aspirin. Dichtes weißes Haar, hageres Poetengesicht, verwüstet von der Inspiration oder den Sorgen. Henri Le Duc stand an der Kasse, ein volles Glas in Reichweite. Heiß heute. Was macht's Geschäft? Nichts. Und die Leichen? Geben die was her? Zahlenmäßig, meine ich. Ich bin seit 2 Monaten über keine einzige gestolpert. Schlimm, schlimm. Du solltest einen Arzt rufen. Sag mal, kriegst du keinen Durst von deinem blöden Gesammel? Louis, haben Sie gehört? Her mit den Gläsern. Nestor Burma scheint gut bei Kasse zu sein. Das muss man ausnutzen. Louis ließ seine Würfel im Stich und bewegte sich auf uns zu. Ich wischte mir mit meinem Taschentuch die Stirn ab. Ja, es ist heiß, Monsieur, ich weiß, aber für Juni völlig normal. Ach, dieser Rummel, dieser ständige Zirkus im Quartier. Ja, ja, zu unserer Zeit. Henri Le Duc kannte dieses Quartier nicht erst seit gestern. Er war Sekretär einer Theatertruppe, Leiter eines Kabarets, Filmschauspieler und der erste intellektuelle Barkeeper. Ihm machte der Touristenrummel nichts aus. Solange hier in Saint-Germain-des-Prés Rindviecher zum Melken rumlaufen, ist bei uns alles in Butter. Siehst du nur manchmal Freunde von früher? Ja, zwangsläufig. Man trifft sich hier. Und du? So gut wie nie. Bei meiner Arbeit... Jeder hat seine Arbeit. Tja, ja. Man verändert sich. Die einen sind verheiratet, Familienväter, ja, die anderen... einige kommen nach oben, andere sind endgültig weg. Besser man weiß nicht wohin. Er war noch jung, aber schon verbraucht, müde, schlecht rasiert, mit breitem Scheitel, dabei sehr ärmlich gekleidet, eine gelbe Kippe im Mund. Seine Augen stierten halb besoffen. Da bist du platt. Was? Tintin? Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ewigkeit stimmt. Verlegen sah ich ihn an. Martin Burnet, genannt Tintin. Von dem fröhlichen Freund von früher war nicht mehr viel übrig geblieben. Guck nicht so, Mann. Du brauchst mich gar nicht zu bedauern. Red keinen Quatsch, Tintin. Suchst du jemanden? Ich suche Monsieur Germain Saint-Germain. Soll unanständige Angebote haben für mich. Er sitzt da hinten und isst was. Das ist prima. Bei meinem Anblick wird ihm vielleicht der Appetit vergehen. So, Monsieur. Tintin wirbelte herum und hätte sich fast an der gefährlichen Stufe, die aus unerfindlichen Gründen Le Ducs Lokal unterteilte, den Hals gebrochen. Nochmal das Gleiche, Nestor? Na, sicher. Was ist mit ihm? Suzy Desmoulins. Hatten die was miteinander? Jetzt stehen 150 oder 200 Millionen zwischen ihnen. Na, so ist das. Eifersucht. Na, viel komplizierter, wie immer bei Tintin. Richtig schön melodramatisch. Beide sind völlig pleite. Sie spielt in zweitklassigen Filmen. Und eines Tages entdeckt sie ein Produzent. Sofort gibt er ihr die Hauptrolle in einem seiner Filme. Glaubst du an Wunder? Seit dem Tag glaube ich dran. Verdammt nochmal, ich weiß doch, wozu sie fähig war. Schlecht war sie. Sie hat nur Mist gemacht. Und jetzt hat sie sogar einen Film in Hollywood gemacht, habe ich gelesen. Zwei. Und hat bestimmt 200 Millionen auf dem Konto. Alte Franc. Und Tintin mit dabei? Der guckt in die Röhre. Aber die Millionen sind ihm doch scheißegal. Suzy kam nach oben und er sagte ab in die Scheiße. Hält sich für einen Versager. Fragt sie nie um Geld. Hast du nicht vorm Krieg in einer Schnulze mitgespielt, zusammen mit Roger Blanc? Ja, Marie-Jeanne oder das Mädchen aus dem Volk. Aber im wirklichen Leben gibt's genug Melodramen. Mehr als man meint. Saint-Germain, Sie sind ein dreckiges Arschloch. Als wären wir gar nicht da, ging Tintin hinaus in die Schwüle der Nacht. Der tickt doch nicht richtig. Noch ein Gläschen, Birma. Aha. Entschuldigen Sie, aber in diesem Raum ist es schwierig, nicht indiskret zu sein, ob man will oder nicht. Jemand hat Ihren Namen genannt und Nestor Birma? So ist es. Germain Saint-Germain. Der weißhaarige Linsenfresser. Sein linkes Augenlid zuckte in dem ausgemergelten, ekstatischen Poetengesicht. Er lächelte mich an und entblößte eine Reihe strahlend weißer, spitzer Zähne. Monsieur Burnet hat mich soeben öffentlich als dreckiges, altes Arschloch bezeichnet, damit Sie mich nötigenfalls besser einordnen können. Offen gesagt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ihr Name erscheint mir etwas sonderbar. Na, so ist das mit dem Ruhm. Da schreibe ich einen Roman, von dem 500.000 Exemplare verkauft werden und Monsieur Burma kennt mich nicht. Wie heißt der Roman? Nur eine Viertelstunde für die Liebe. Sein nervöser Tick machte sich wieder bemerkbar. Bergugnou. Mein Familienname. Albert Bergugnou. Ein hässlicher Name. Die beiden identischen Silben machen ihn nicht gerade hübscher. Sie müssen zugeben, Bergugnou ist kein brillanter Name. Für meine Werke musste ein anderer her. Meine Werke? Hörte sich eigenartig an. Er nahm den Mund ziemlich voll. Monsieur Burma, wir waren beide häufiger im Flore. Manchmal saßen wir am selben Tisch. Wir haben sicher viele gemeinsame Freunde. Möglich. Louis Chavance, Loris, Christian Lenier, Jean Rougeux, Prévert. Jedenfalls, ich habe Sie nicht vergessen. Und was haben Sie aus diesem Hundeleben gemacht? Wissen Sie es nicht? Oh, keine Ahnung. Dann sind wir quitt, Monsieur Saint-Germain. Ich bin nämlich auch berühmt. Oh. Naja, in gewissen Kreisen. Allerdings in einer anderen Branche. Monsieur Burma ist nämlich Privatdetektiv. Henri Le Duc hatte schon immer viel Talent für Nebenrollen. Privatdetektiv? Aber das ist doch bestimmt aufregend. Sehr. Mein Teuerster, gestatten Sie, dass ich Sie eingedenk der guten alten Zeit an meinen Tisch bitte. Verwehren Sie mir nicht einen Wiedersehenstrunk. Ein paar Minuten habe ich Zeit für Sie. Die Frau, die ich erwarte, müsste schon längst hier sein. Ich sehe Sie dann. Wen erwartest du? Marcel. Marcel? Welche? Die dunkle oder die blonde? Die dunkle. Na gut, ich sag dir Bescheid. Zu behaupten, dass dieser Mann Saint-Germain mir völlig egal war, wäre gelogen. Seine grauen Augen, so beweglich wie die eines Nachtvogels, spiegelten eine unerklärliche Verwirrung wider. Vielleicht nahm er Drogen, wie so viele seiner Kollegen. Aber ich wollte gern erfahren, warum ihn Tintin so leidenschaftlich beleidigt hatte. Ich war etwas nervös. Marcel ließ auf sich warten und ich war nicht mehr weit davon entfernt, blau zu werden. Worin besteht nun eigentlich Ihre Tätigkeit? Vor allem beschatten wir Ehemänner auf Kosten ihrer Frauen und Ehefrauen auf Kosten ihrer Männer. Manchmal geht's auch weiter. Wenn man mit den Ermittlungen beginnt, weiß man nie, auf welche Abwege einen das führt. Ah, ich verstehe. Sein Gesichtsausdruck wurde mit einem Mal so konzentriert wie saure Milch. Interessante psychologische Fälle? Mhm. Sie müssen verstehen, ich bin Schriftsteller. Das Leben ist komplizierter und hält mehr Überraschungen bereit als alles, was Sie in Ihre Bücher packen können. Und es ist auch geheimnisvoller. Sie haben Ihre Fantasie, Sie ziehen Schlussfolgerungen. Das Leben zieht keine Schlussfolgerungen. Reden alle Privatdetektive so? Ich bin in jeder Hinsicht eine Ausnahme. Dann würde mich auch interessieren, wie Sie sich das Höhlenphänomen im Quartier erklären. Sehnsucht nach Bombenalarm oder sowas. Mitten in der Nacht in den Keller hinabsteigen, dazu die düsteren Sirenen. War manchmal eine ziemlich günstige Gelegenheit, seine Nachbarin zu befummeln oder Reize bei ihr zu entdecken, die bis dahin verborgen geblieben waren. Sie wollen die guten alten Zeiten wieder aufleben lassen. Und dann kreuzen die Journalisten auf und lassen sich drüber aus und hopp, fertig ist das Quartier mit dem neuen Lebensgefühl. Sie sind amüsant. Er legte seine fein gliedrigen weißen Hände mit den schmalen Fingern und den polierten Nägeln auf den Tisch. Ich werde Ihnen noch etwas sagen. Etwas, worüber ich mir schon lange den Kopf zerbreche. Vielleicht können Sie die Idee ja in einem Ihrer Bücher verarbeiten. Und das wäre? Wissen Sie, dass im 6. Arrondissement die meisten Frauen herumlaufen, die sie als Mann verkleiden, und die meisten Männer die Frauenkleider tragen? Damit meine ich natürlich nicht die Schotten. Die Priester? Ganz genau, die auch. Sehr komisch. Ehrlich gesagt, ich kann Ihnen nicht versprechen, das nicht noch irgendwo zu verwenden. Nestor, deine Kleine ist da. Danke, Le Duc. Entschuldigen Sie mich bitte, Monsieur Germain Saint-Germain. Auf Wiedersehen, Monsieur Burmeis. Es hat mich sehr gefreut. Ach, noch eins. Darf man erfahren, warum Martin Burnet Sie eben so grob beschimpft hat? Ich hatte ihm Geld angeboten. Und er hat es nicht genommen? Genau. Geld war ihm schon immer egal. Der Glückliche. Marcel wartete vor einem Cognac. Ein kleiner, dunkler Struwwelpeter. Harte Gesichtszüge, kein Make-up. Ein nettes Mädchen. Schlug sich mehr schlecht als recht durch, indem sie die Studios abklapperte. Hübsch, gut gebaut. Und sie wohnte immer noch im Hotel Diderot auf dem Boulevard, hinter der Statue des Enzyklopädisten. Gehen wir doch. Die Hotelhalle lag im Halbdunkel. Der Portier döste vor sich hin. Die Schweißperlen auf seiner Glatze schillerten in dem jämmerlichen Licht einer schwachen Birne. Marcel nahm ihren Schlüssel vom Brett, ohne dass er sich bewegte. Ich hatte mir völlig unbegründet Sorgen gemacht. Hier ging's zu wie in einem Taubenschlag. Das ist hier fast jeden Tag so. Hier kümmert sich keiner um den anderen. Drei Schwarze hatten gerade eine Jam-Session auf ihrer Bude gehabt. Komm rein. Meine Freundin knipste das Licht an und zog die Vorhänge zu. Dann setzte sie sich auf ihr knarrendes Bett und knöpfte sich die Bluse auf. Was machst du denn da? Ich zieh mich aus. Halt dich bedeckt, wir hauen gleich wieder ab. Verstehe ich nicht. Ich angelte aus meiner Brieftasche einen 5000er, tätschelte ihr die Wange und ging zur Tür. Wohin? Zu meinen Klienten, das habe ich dir doch gestern erzählt. Ich dachte, das wäre nur ein Vorwand. Ganz im Gegenteil, mein Schatz. Ich bin rein dienstlich hier. Überstunden mit Nachtzulage. Und ich habe dich als freie Mitarbeiterin angeheuert. Schön. Und was soll ich tun? Warten, bis ich zurück bin. Wenn ich mit dem Burschen fertig bin, zwitschern wir ab. Dann mach nicht so lange. Ich ging in den 4. Stock hoch, Zimmer Nummer 42. Geschnarche erfüllte das ganze Hotel. Gut möglich, dass Monsieur Charlie McGee der Urheber war. Im Zimmer stand ein Gestank aus kaltem Tabakrauch, Schweiß und billigem Parfum. Darüber lag noch ein anderer Geruch zum Kotzen. Irgendwo im Haus tropfte ein Wasserhahn. Ein ständiges Gluckern ließ die Rohrleitungen im ganzen Haus vibrieren. Die Neonreklame des Hotels schickte in regelmäßigen Abständen einen blutroten Schein durch die halb zugezogenen Vorhänge. Bei einem dieser kurzen Blitze entdeckte ich einen Mann auf dem Bett. Mit Charlie McGee war es aus. Kugel im Kopf und im Magen. Einen schweren Revolver mit Schalldämpfer in der Hand. Du machst vielleicht ein Gesicht. Komm. Ich hab's zwar gerne heiß, aber manchmal die Arterien. Ich werd alt. Hast du deinen Klienten getroffen? Sie wühlte in ihrer Mähne, die auch so schon zerwühlt genug war. Und nun? Wir könnten bei Henri eine Kleinigkeit auf die Gabel legen. Och, weißt du, ein bisschen beleidigend ist das schon für mich. Ein andermal. Los, komm jetzt. Ich krieg keine Luft mehr. Jetzt zieh dir was über, es gießt. In Strömen, bin ja nicht taub. Ich roch 10 Meter gegen den Wind nach Absteige. Vielleicht konnte der Regen den schäbigen Gestank aus dem Zimmer des Toten verjagen. Wo gehen wir hin? Zu Audi? Bei Le Duc war es rammelvoll. Louis verschaffte uns einen Platz für 1,5 Personen an der Theke. Also, vor allem habe ich jetzt mal Durst. Meine freie Mitarbeiterin langte besonders kräftig bei den Getränken zu und wusste bald nicht mehr, welchen Tag wir hatten. So, und jetzt gehen wir ins Cableu. Da ist heute große Show. Ausscheidung für die Wahl der Miss Müll. Henri, hast du noch 2 Karten für uns? Hey, das Tor, besorg erstmal was zum Trinken und dann tanzen wir. Für jemand anderen zum Rumwackeln, ich muss mal telefonieren. Monsieur McGee, bitte. Du wissen Sie, wie spät es ist? Er erwartet meinen Anruf. Es ist dringend. Verbinden Sie mich jetzt. Jawohl, Monsieur. Der Hörer wurde auf den Tisch geknallt. Der Portier kämpfte mit dem Haustelefon. Hallo? Ja? Monsieur McGee meldet sich nicht. Er scheint nicht auf dem Zimmer zu sein. Na, vielleicht hat er sich vollgesoffen und das Klingeln weckte mich auf. Bitte, mein Lieber, gehen Sie rauf und machen ihn wach. Ja, wenn Sie meinen, Monsieur, wie war der gleich? Détournelle. Schön, Monsieur, Détournelle. Ich holte meine gute alte Stierkopfpfeife raus und stopfte sie. Während ich wartete, las ich die Witzeleien in der Kabine. Trink Arsenik-Tee und dein Durst nach ewigem Frieden wird gestillt. Existenzialisten, Sartre, auf allen Lippen. Hallo? Hallo, Monsieur? Es ist... Monsieur McGee ist... Behutsam legte ich den Hörer auf. In der Rue de la Baie gaben sich jetzt die Flicks gerade den unschuldigen Freuden einer Partie Pelote hin. Gleich würden sie durch den Regen zu einem bleischweren, farbigen Gangster laufen müssen. Mein lieber Freund, wenn Sie schon mal hier im Quartier sind, dann kosten Sie das aber richtig aus. Saint-Germains graue Augen hatten einen ungewöhnlichen Glanz. Er wandte sich dem jungen Mann neben sich zu. Mein lieber Remy, Nestor Burmard ist ein alter Freund aus einer großen Zeit. Er ist Privatdetektiv. Detektiv? Ach du Scheiße. Aufgedunsen und fett, wachsbleich, fiebrige Augen. Die Nase, dick, rund und behaart, zitterte. Die schwarzen Haare waren straff zurückgekämmt und reichten ihm bis in den Nacken. Wie alle hier trug er Blue Jeans und ein kariertes Hemd, aufgeknöpft. Darüber eine weite amerikanische Jacke mit Lederflicken an den Ellenbogen. Nestor Burmard ist kein Detektiv wie jeder andere. Er kann sehr amüsant plaudern. Und außerdem ist ein Privatflick kein Flick. Hier im Quartier muss man wohl mit allem rechnen. Remy Brandwell ist Dichter, Monsieur Burmard. Hm. Brandwell, wie der Bruder von Emily Brontë. Ja, sehr schön, aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Vielleicht sieht man sich später noch. Bei mir findet gleich eine kleine Party statt, wenn Ihnen der Sinn danach steht. Marcel rauchte wie ein Schlot und soff wie ein Loch. Plötzlich verstummte die dröhnende Jazzmusik und ein schlaksiger Typ kletterte auf einen Tisch, schlecht rasiert, in Blue Jeans und Unterhemd. So, Freunde, hört zu und nun erteilen wir das Wort Krisis. Wir sind aus dem Müll. Wir sind aus der Scheiße. Nein, ganz einfach, Krisis wie Goldwespe, verdammt nochmal. Am Klimperkasten begleitet von Radau Ted Mikkelsen, dem berüchtigten Komponisten der kaputten Sinfonie. Unsere Krise singt für uns, ich schaffe heimlich an, oder Klagelied einer Freischaffung. Ganz einfach, Krise, verdammt nochmal, entpuppte sich als eine hinreißende Rothaarige. Tausend eifrige Hände bemühten sich, sie auf den Tisch zu heben. Der Uniformierte, der bei Charlie McGee die Totenwache halten musste, durfte sich rauchen, um den Gestank zu vertreiben. Und bald würde die ganze Mannschaft vom Quai des Orfèvres anrücken. Und Kommissar Florimond Farou guckt zu und macht ein wichtiges Gesicht. Und nun kommen wir zum Höhepunkt des Abends, zur Wahl der Miss Müll. Ja! Drei prachtvolle Mädchen von fataler Schönheit. Gestatten Sie, meine Damen und Herren, dass es Ihnen gut. Die drei Grazien waren sehr eigenwillig zurechtgemacht. Porree, Stangen, Rüben, Möhren und anderes vergammeltes Gemüse ersetzten die Bananendiät von Josephine Baker. Arm- und Stirnreifen bestanden aus ehemaligen Konservendosen. So, rechts von mir, Miri Schrumm Schrumm. Links von mir, Dina 50. Und vor mir, Taxi. Ganz einfach, Taxi. Die blonde Taxi war bleich wie ein weißes Laken. Ein richtiger Zuchtchampignon aus dem Hause Cave Bleu. Sie verneigte sich und wäre dabei fast vom Tisch gefallen. Und jetzt hat die Jury das Wort. Also gut, die Stimme des Volkes. Los, liebe Leute, wen wollt ihr? Taxi! Tina und Mireille Bums wurden wie Abfall weggeworfen. Taxi sah aus, als hätte sie sich ordentlich Mut angetrunken. Ja, damit hat sich Taxi für die Endausscheidung qualifiziert. Sie finden in ein paar Tagen hier im Kampf Bürstadt. Und dann stehen ihr gegenüber Jasmin und Heuschrecke. Und es geht dann um den Titel der Miss Weltmüll. Taxi warf sich mit wackeligen Knien in die Arme von Remy, dem Dichter. Meine Einladung gilt noch, Monsieur Burmard. Wir gehen zu mir, Taxis Erfolg feiern. Kommen Sie mit. In Saint-Germains hübscher Wohnung in der Rue Guénemer mit Blick auf den Jardin du Luxembourg fand die durstige Kehle Massen von Alkohol. Sehr gastfreundlich von unserem Gastgeber, denn er selbst trank nur Mineralwasser. Warum zum Teufel soll ich mich besaufen? Im Allgemeinen vertragen Literaten doch so einiges. Die Dummen, ja. Aber zu denen gehöre ich nicht. Er sah zu einem seiner Gäste hinüber, einem jungen Mann, fast noch ein Kind, der auf dem Sofa lag, von Krämpfen geschüttelt. Wie zum Beispiel der kleine Deladoir dort drüben. Sehen Sie, der trinkt Roten und Rum durcheinander. Nimmt auch Drogen, soviel ich weiß. Weil Cocteau Drogen genommen hat. Mhm. Und weil Rimbaud mehr oder weniger schwul war, wird es wohl irgendwann auch. Aber, Monsieur Burmain, Koks, Suff und Homosexualität verleihen noch kein Talent, wenn keines da ist. Verdammt nochmal, das zerstört sogar das Talent, wenn es vorhanden war. Er redete sich in eine leidenschaftliche Erregung. Bei Le Duc hatte er nicht gerade Wasser getrunken. Und Drogen, ich wette, er nahm welche. Ich bitte Sie, sehen Sie sich das Ferkel an. Ist das nicht herrlich? Der besoffene Knabe Deladoir kotzte sich den Kopf leer. Ein Mädchen, kaum älter und granatenvoll wie er, stützte den Sterbenskranken. Sonst kümmerte sich niemand um ihn. Kriegen Ihre Teppiche öfter was ab? Es sind mir völlig egal, die Teppiche. Mit meinem Geld kann ich mir jeden Tag neue kaufen, wenn ich will. Apropos, ich hatte noch nicht das Vergnügen, der Dame des Hauses vorgestellt zu werden. Gibt's eine oder halten Sie es eher mit Rimbaud? Ich habe eine Frau. Ja. Ich hatte eine, besser gesagt. Eine Schönheit, mein Lieber. Eine Miss... Ach, weiß nicht mehr. Müll, vielleicht. Ach, reden Sie keinen Unsinn. Eine richtige Miss so, eine richtige Schönheit. Aber sie ist mit einem Chauffeur auf und davon. Brandwell war auch hinter ihr her. Der säuft auch. Sollte es lieber lassen. Brandwell. Ich mag ihn. Mein liebster Bewunderer. Aber er sollte wirklich nicht trinken. Ihm entging keine Regung seiner Gäste. Er folgte ihren kleinsten Bewegungen, belauerte sie, wie ein Forscher, der Insekten beobachtet, um ihnen die intimsten Geheimnisse ihres Verhaltens zu entreißen. Remy? Was ist? Wo ist Taxi? Die schläft. Hab ihr ein Schlafmittel verpasst. Ach, Burma, die armen Kinder. Armer Remy. Hat einen Gedichtband veröffentlicht. Schlafmittel verpasst. Mir hat er eine Luxusausgabe mit einer schmeichelhaften Widmung verehrt, aber ich glaube, die Gedichte waren eigentlich Cora gewidmet. Cora? Meine Gattin, dieses bezaubernde Miststück. Schrei des Herzens ist der Titel. Er hätte es auch Coras Körper nennen können. Aber sie zog es letztlich vor, mit einem Kammerdiener durchzubrennen. Eifersüchtig. Quatsch. Ich verstehe sie sogar. Cora hatte die Nase voll von Poesie und Genie. Wissen Sie, mit einem Genie zusammenzuleben, ist auf die Dauer anstrengend. Der Gedanke ist nicht von Ihnen. Rita Hayworth hat sowas Ähnliches gesagt über Ihren Mann Orson Welles. Im Allgemeinen nenne ich meine Quellen, verdammt nochmal. Das Genie sah mich schräg von der Seite an. Ich habe es nicht nötig, meine Ideen aus Rita Hayworths Schädel hervorzukramen. Na, viel ist da bestimmt auch nicht zu holen. Oh, das war aber nicht sehr galant. Seine Frau als Miststück zu bezeichnen, ist auch nicht sonderlich galant. Sie hat mir genug Geld abgeknöpft. Soll ich durch sie auch noch meine wiedergefundenen Freunde verlieren? Anscheinend hat sie das Geld nicht über alles geliebt. Chauffeure sind nicht gerade reich. Ach, habe ich das gesagt? Geschichten erfinden ist mein Beruf. Er stieß ein leises, schmerzerfülltes Lachen aus. So, und jetzt zeigen wir einen kleinen Film. Das wird uns auf andere Gedanken bringen. Kommen Sie, Burma! Über dem Sofa war in einem Wandschrank ein Filmprojektor versteckt. Germain Saint-Germain legte sich aufs Sofa. In Höhe seiner Hüfte ragte ein kleiner Hebel aus dem Schrank. Er streichelte zärtlich den blanken Griff. Wenn ich müde bin, mich entspannen möchte, habe ich mein Kino, besser gesagt einen Film. Ein Meisterwerk. Die Jagd des Grafen Sarow. Kennen Sie den Film? Ja. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Das ist eine Premiere. 32 oder 33 hat er, glaube ich, vor Ober gemacht. Ein Meisterwerk. Ich habe die wichtigsten Szenen zusammengeschnitten. Stellt die Musik ab. Und Ruhe! Alle Lichter gingen aus. Durch die Spalten der Vorhänge drang schwaches Tageslicht. Draußen, über dem Luxembourg, brach der Morgen an. Schon wieder dieser Scheißfilm. Graf Serov, ein Mann von erlesenem Geschmack, wie unser Gastgeber, liebt die Jagd. Er treibt diese Liebe bis zum Äußersten. Zuerst macht er Jagd auf Niederwild, dann auf Hochwild und schließlich geht er auf Menschenjagd. Nichtsahnende Zeitgenossen nehmen seine Einladung auf eine seiner Inseln gern an. Und eines Tages wird ihnen die Wahrheit erzählt, worum es dem Grafen geht. Natürlich versuchen sie zu fliehen. Mit dem Gewehr in der Hand nimmt der Graf die Verfolgung auf, zitternd vor grausamer Wollust. Scheiß Film, mir hängt das langsam zum Hals raus. Das Happy End fehlte auf der Kopie des Monsieur Saint-Germain. Diese Fassung zeigte nur die Jagdszenen. Ich muss gestehen, dass diese Szenen, aus dem Zusammenhang gerissen, eine gewisse furchtbare Größe besaßen. Und jetzt spielen wir zur Abwechslung wieder mal das Spiel der Wahrheit, stimmt's? Und warum nicht, Monsieur Verodin? Sie werden mich nie mehr dazu bringen, bei diesem saudummen Spiel mitzumachen. Man redet und redet und am Ende stehen alle dumm da. Ach, Raymond. Meine Raymond. Sie sind ein armer Irrer, Monsieur Verodin. Ich habe sie geliebt. Und bei diesem Scheißspiel habe ich sie verloren. Sie sind ein Schwein, Monsieur Saint-Germain. Aber Sie kommen gerne in mein Haus, um sich zu besaufen. Mit meinen Likören, meinen Schnäpsen. Leck mich am Arsch! Ein liebenswürdiges Lächeln umspielte die Lippen des Schriftstellers. Das haben Sie mir neulich schon gesagt. Ich habe Ihnen geantwortet, dass ich etwas zu alt sei, um Ihren Wünschen zu entsprechen. Scheißkerl! Sie wiederholen sich, Monsieur. Du auch! Du wiederholst dich auch! Läuft da dein Bestseller? Das geht Sie gar nichts an! Schnauze, Verodin! Remy, der Dichter mit dem feisten Schwammgesicht, packte Verodin am Arm und stieß ihn in eine Zimmerecke. Halt die Schnauze! Lassen Sie mich in Ruhe, lassen Sie mich doch so. Danke, mein liebster Remy, aber ich wäre Ihnen schon losgeworden. An der Rue Fleurus erwischte ich ein freies Taxi. Trotz meiner ramponierten Fassade und trotz Marcels Zustand ließ uns der Chauffeur einsteigen. Marcel fiel wie ein nasser Sack auf den Rücksitz. Aus ihrem Trenchcoat fielen eine Schallplatte und ein Büchlein. Schrei des Herzens. Hatte sie wohl geklaut. Ich legte Marcel bei mir aufs Sofa. In meinem Kopf dröhnte Jazzmusik. In meiner Nase hingen die verschiedensten Gerüche. Ich konnte nicht schlafen und blätterte in dem Büchlein. A ist der Fall 1. Fall A. C ist das Feuer. Ein hübsches Wortspiel aus der Zeit von Rose C'est la vie, von Marcel Duchamp und Robert Denault. Und C ist nicht nur das Feuer, sondern auch Cora. Errichtet für mein Martyrium. Für mein... Am Kreuzweg der Sehnsüchte. Offenen Händen. In offenen Händen. Blutende Rosen anstelle von Nägeln. Und auf der Brust die beiden zitternden Schächer. Schade, dass der Verfasser eine so widerliche Fresse hatte. Was soll's, Charlie McGee war auch nicht mehr hübsch anzusehen. Hallo? Hier ist Marc Covey. Ah, Covey. Guten Morgen, Bömer. Haben Sie schon die Zeitung gelesen? Nein, wieso? Was Besonderes? Ja, unsere Schlagzeile im Crépuscule. Drama in Saint-Germain-des-Prés. Aha. Charlie McGee. Tot. Ah. Ermordet. Ja, und... Wer ist das? Der war Drummer in der Jazzformation unter Big Shot Moosey. Hm. Hat aber seit langem die Künstlerkarriere aufgegeben und sich dem Drogenhandel zugewandt. Covey. Und ich habe ihn jetzt umgebracht, oder was? Jetzt stellen Sie sich nicht so dumm. Sie kennen ihn. Hm? Im letzten Jahr, im März, Einbruch im Chateau Miram eingerast. Es wurde Schmuck im Wert von 150 Millionen Franken gestohlen. Aus dem Besitz der Marquise de Forestier-Conon. Ja, ich erinnere mich dunkel. Und das war McGee. Nein. Aber seit dieser Zeit war der Schmuck verschwunden. Und Charles McGee. Das ist jetzt alles in Ordnung. Danke für den Anruf, Covey. Marcel wachte langsam auf. Ohne große Begeisterung wünschte sie mir einen guten Morgen und beklagte sich über ihren Brummschädel. Was ist passiert? Wo bin ich? Du gehst jetzt ins Bad und ich hole die Zeitung. Gute Idee. Vor dem Haus lief ich Hélène, meiner Sekretärin, in die Arme, die sich Sorgen um mich machte. Oh, Chef! Ach, ja. Lange Nacht gehabt? Geht so. Und Sie, Chérie? Ich, Monsieur Grandier. Alle 10 Minuten hängt er an der Strippe. Das ist ganz schön geladen. Grandier. Sagen Sie beim nächsten Mal, ich rufe zurück. Geht Ihnen nicht gut, ha? Mir geht's prima, ha? Bis später, mein Schatz. Kann ich irgendwas für Sie tun? Marcel flippte völlig aus, als sie die Zeitung gelesen hatte. Ich verdonnerte sie zum Schweigen und rief ihr ein Taxi. Dann suchte ich Grandier auf, meinen Auftraggeber. Er wohnte in der Nähe des Hotel Lutetia, im obersten Stockwerk eines prachtvollen Hauses, mit Blick auf das Militärgefängnis. Burma, ich bin nicht mit Ihnen zufrieden. Warum haben Sie sich nicht beeilt, McGee zu treffen? Warum waren Sie nicht vorher da? Ich kann auch nicht hexen. Man hätte das auch einfach erledigen können. Sie hätten ihn hier oder in Ihrer Versicherungsgesellschaft empfangen können. Meine Gesellschaft muss auf jeden Fall bei dieser Aktion aus dem Spiel. Ah ja, und die Drecksarbeit bleibt bei Nestor. Regen Sie sich ab. Haben Sie wenigstens das Zimmer durchsucht? Klar. Vom Schmuck keine Spur. Ob er ihn überhaupt besaß? Vor 2 Tagen hat er sich die Frage nicht gestellt. Für ihn war der Fall schon im Voraus erledigt gewesen. Ach, diese Geschichte macht mich noch ganz fertig. Übrigens, haben Sie die letzte Ausgabe des Crépus gelesen? Ein Hotelgast namens Roland Gilles, angeblich ein Bekannter oder Freund des Ermordeten, hat in der Mordnacht das Diderot verlassen. Roland Gilles, das war doch der Mann, der Sie mit McGees Einverständnis über dessen Aufenthalt in Paris informiert hat. Ja, so ist es. Was halten Sie davon, Burma? Vielleicht ist er der Mörder. Vielleicht ist alles Zufall. Wir möchten, dass Sie das herausbekommen. Kommissar Farou leitet die Untersuchung. Ein Freund von mir. Wenn ich ihm dabei in die Quere komme, weiß er sofort Bescheid. Das wäre nicht gut für alle Beteiligten. Ah, ja. Tja, und? Und was nun? Die Flicks kriegen schon was raus. Und wir warten. Die haben sich doch von Anfang an geirrt. Schon seit dem Diebstahl. Er war zwar von Berufswegen nicht gegen die Polizei, vertraute ihr aber auch nicht blindlings. Also warten wir ein paar Tage ab. Kommt ja auch nicht mehr drauf an. Zu Hause legte ich mich ins Bett. Zum Teufel mit dem ganzen Kram. Wenn ich nur daran dachte, kam es mir hoch. Es kam nicht nur von dem Geruch aus dem Todeszimmer, den ich immer noch in der Nase hatte. Nichts in dem ganzen Durcheinander schien mir sauber, offen und ehrlich. Irgendwas war oberfaul. Nestor, ich habe was für dich. Guten Morgen, Marcel. Um 6 Uhr im Chaudet, klar? Gut. Hattest du keinen Ärger? Nein. Das Echaudet hatte gerade erst seine Pforten geöffnet. Marcel saß unter einem Plakat von Chéri Bibi, dem großen Catcher-Star, und rauchte. Den Jungen im Hotel haben sie rausgeschmissen. Den Portier? Mhm. Einer, der bei der Arbeit pennt und das in der Nacht der langen Messe. Ich rede nicht von dem Glatzkopf, den du gesehen hast, sondern von Bernard Lebailly. Der hatte vorher Dienst. Ja, und? Dein Bernard hat ebenfalls geschnarcht. Vielleicht war er besoffen. Nein, hat er dem Flix erzählt, aber das ist keiner, der bei der Arbeit pennt. Ganz im Gegenteil. Ich habe den auch noch nie blau gesehen. Und auch, dass er sich ganz widerspruchslos rauswerfen lässt. Sonst hat er immer so eine große Schnauze. Wie sieht er aus? Wo wohnt er? Keine Ahnung, wo er jetzt wohnt. Er ist groß, blond, lange Nase. Etwas gebeugt, Narbe an der Wange, zwischen 30 und 40, blaue Augen, glatte Haare. Und Plattfüße und am Gelenk eine Armbanduhr. Und bei 5 Millionen Einwohnern würde er mir bestimmt eines Tages über den Weg laufen. Danke für den Tausender. Von meinem Freund René Hervé von der Gewerkschaft der Hotelpersonal bekam ich seine Adresse. Rue du Pont de l'Ordi. Er wohnte noch da, wie die Concierge mir versicherte, aber seit der Geschichte mit McGee war er nicht mehr gesehen worden. Ich schlenderte über den Boulevard Saint-Germain und dachte nach. Na, so in Sorge. Dynamit Burma. Paul Boubal, Patron des Flore. Innerlich verzog ich das Gesicht, war mir nicht sicher, ob ich ihm noch Geld schuldete. Wolltest du zu mir? Gehen wir zusammen. Na komm, ich lade dich ein. Wir überquerten den Boulevard, gingen erhobenen Hauptes am De Margot vorbei ins Flore und setzten uns an den Tisch neben der Kasse. Aus einer Ecke winkte Monsieur Germain Saint-Germain höchstpersönlich. Mit dabei Remy Brandwell und Verouda. Alle wieder versöhnt. Wie es aussah, ersetzte der Bestseller-Autor ganz allein Jean-Paul Sartre und Simone Beauvoir zusammen. Lass du, entschuldige, ich muss eben in die Küche. Pascal, bring uns zwei Petit Blanc. Pascal gab gerade einem Gast sein Wechselgeld zurück. Der Junge hatte eine Narbe auf der Wange. Ich gehe dann mal wieder. Salut. Pascal, entschuldigen Sie mich bei Boubal, ich muss dringend weg. Bernard Levaillie schlenderte durch die Straßen, bog in die Rue du Dragon ein. Vor den Cahiers d'Art blieb er stehen, schüttelte den Kopf angesichts eines Bildes von Yves Tanguy, kam schließlich auf die Place Saint-Sulpice und blieb eine halbe Minute vor der Kirche stehen. Vielleicht rezitierte er für sich das Gedicht von Raoul Pouchon. Je hais les tours de Saint-Sulpice. Quand je les rencontre, je pisse contre. Plötzlich verschwand er in einem Hauseingang. Levaillie, stimmt's? Lass mich rein bei dem Krach hier im Flur. Das Zimmer war alles andere als luxuriös, aber hübsch eingerichtet. Auf einer Leine am Fenster trocknete ein Frauenslip mit Spitze. Weiß der Teufel, warum ich sie nicht rausschmeiße. Du bist ohne Arbeit. Etwas Kleingeld kann man immer brauchen. Klar. Wofür? Du hattest doch Dienst im Diderot, als der Schwarze umgelegt wurde. Mit wem habe ich die Ehre? Nestor Burma, Privatdetektiv. Na schön. Und wie spuckst du aus? Lebailly blockte. Er sagte nichts, lächelte versonnen und sah aus, als spielte er eine Rolle. Er war mit seinem Auftritt zufrieden. Ich habe nichts und niemanden gesehen. Ist das klar? Sonst noch was? Warum versteckst du dich bei deiner Freundin hier in der Rue de Quatre Vents? Ich wohne jetzt hier. Ich verstecke mich ganz und gar nicht. Also? Er warf die Tür hinter mir zu. Hoffentlich hatte ich ihm wenigstens Angst gemacht. Ja? Birma, hier spricht Gagnier. Können Sie sofort kommen? Was Neues? Roland Gilles hat angerufen. Und? Hat er McGee umgebracht oder nicht? Das hat er mir nicht verraten. Und jetzt? Ja, wir müssen uns wohl noch eine Weile gedulden. Ein unvorhergesehener Zwischenfall. Was halten Sie davon? Ja, da nicht mit dem Schmuckkästchen unterm Arm zu Ihnen gekommen ist, ist ein Telefonanruf keinen Pfifferling wert. Wir sind am toten Punkt. Und was Sie betrifft, Birma, schweigen wir lieber. Soll ich weitermachen? Ich habe was Neues. Ja, warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Ich erzählte ihm von Bernard Levaillie. Bearbeiten Sie ihn, begießen Sie das Pflänzchen, ersäufen Sie es, wenn es sein muss, aber holen Sie raus, was rauszuholen ist. Wie viel brauchen Sie? Ich nannte eine Summe. Ohne weiteres gab er mir das geruchlose Schmiergeld. Nach dieser Beruhigungsspritze ging ich in die Rue des Quatre Vents zu Bernard Lebailly. Aus dem Haus kam ein Mann mit dem düsteren Gesicht eines Steuereintreibers. Leblose Augen, glanzlos, von unsäglicher Traurigkeit. Der Blick eines Witwers. Im Treppenhaus machten diesmal Handwerker einen unsäglichen Lärm, durch den ich nach oben stieg. Als ich klopfte, sprang die Tür leicht auf. Die Luft war ziemlich dick. Bernard Lebailly lag zwischen Tisch und Bett auf dem Bauch. Er hatte eine Kugel verpasst gekriegt. Also hatte Bernard in der fraglichen Nacht nicht geschlafen. Jemand kam die Treppe hoch. Schnell versteckte ich mich ein Stockwerk höher. Es war der traurige Witwer, der kurz in Lebaillys Zimmer schaute. Ich ließ ihm genügend Vorsprung und rannte dann hinter ihm her zur Place Saint-Michel. Auf der Brücke warf er mit einer schnellen Bewegung ein Papierknäuel in die Seine. Dann bog er in den Quai des Orfèvres ein. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Ja? Stürmer, haben Sie die Zeitung gelesen? Ja. Ja, ist das eine besondere Begabung von Ihnen, oder was? Ja, ja. Hey, Bermar, haben Sie noch keine Idee, wer der Täter sein könnte? Ich schenkte mir die Antwort. Sie hätte ihm die Sprache verschlagen. Mit ein paar tröstlichen Worten schaffte ich mir Grandier vom Hals und ging zu Hélène. Hm. Traurige Augen, sieht aus wie ein Witwer. Sogar bei diesen Temperaturen wirkt er wie ein Eisblock. Er hat Bernard Lebailly umgebracht. Hatte eine Verabredung mit ihm. Ging weg, kam wieder. Bestimmt, um seine Fingerabdrücke abzuwischen. Oder hat er was vergessen? Jedenfalls hat er Lebaillys Namensschild entfernt. Wie ein Witwer? Das ist doch kein Beruf. Von Beruf ist er Polizist. Die Nächte von Saint-Germain, nach dem Kriminalroman von Leo Mallet, aus dem Französischen von Hans-Joachim Hartstein. Hörspielbearbeitung in zwei Teilen, Klaus Schmitz. Sie hörten den ersten Teil, Birma zwischen Mord und Müll. Die Personen und ihre Sprecher waren Nestor Birma, Christian Brückner, Germain Saint-Germain, Felix von Manteuffel, Brentwell, Klaus Schreiber, Lebailly, Markus Hoffmann, Le Duc, Klaus Barner, Hélène, Sabine Postel, Burnet, Steve Carrier, Marcel, Ellen Schulz, Grandier, Wolfgang Höper, Viroda, Hans Piesbergen. In weiteren Rollen Patrick Blank, Klaus Beusen, Stefan Klavitter, Hans-Edgar Stecher und Bert Wesselmann. Ton Udo Schuster, Schnitt Regina Kraus und Johanna Fegert, Regieassistenz Stefan Klavitter, Regie Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1994.